50 languages. 90. 90. Imperativ 2. Imperativ 2. Rasier dich. Rasier dich. Wasch dich. Wasch dich. Kämm dich. Kämm dich. Ruf an. Rufen Sie an. Ruf an. Rufen Sie an. Fang an. Fangen Sie an. Fang an. Fangen Sie an. Hör auf. Hören Sie auf. Hör auf. Hören Sie auf. Lass das. Lassen Sie das. Lass das. Lassen Sie das. Sag das. Sagen Sie das. Sag das. Sagen Sie das. Kauf das. Kaufen Sie das. Kauf das. Kaufen Sie das. Sei nie unehrlich. Sei nie unehrlich. Sei nie frech. Sei nie frech. Sei nie unhöflich. Sei nie unhöflich. Sei immer ehrlich. Sei immer ehrlich. Sei immer nett. Sei immer nett. Sei immer höflich. Sei immer höflich. Kommen Sie gut nach Haus. Kommen Sie gut nach Haus. Passen Sie gut auf sich auf. Passen Sie gut auf sich auf. Besuchen Sie uns bald wieder. Besuchen Sie uns bald wieder.